dieses Gejammer. Ich finde es ja auch immer so gut, wenn man bei einem, ich schreibe ja gerade meinen Roman, und ich finde es immer so gut, wenn man da einfach andere Worte für sagen verwendet. Ne? Also wenn man nicht sagt so, jauchzte. Oder zum Beispiel, hey, kann ich bitte mitkommen? Jammerte Stefan. Ja. Und das ist einfach, du kannst eigentlich jedes erdenkliche Wort statt sagen machen. Hey Leute. Stephen King hat gesagt, soll man nicht machen. Echt, wirklich? Also nur das Wort sagt benutzen. Niemals irgendwelche Synonyme davon. Ein gut. Herzlich willkommen zum Podcast UFO. Wir wurden entführt. Wir sind in einer großen Lagerhalle. Wir können mal ein bisschen die Kartons beschreiben, die um uns rum sind. Wir wissen nicht, wie wir herauskommen. Es ist stockdunkel. Wenn ISIS diese Bekennervideos hochlädt und so, dann klingt das immer von der Autoaufnahme ungefähr genauso wie hier. In so einem halligen Raum, so Gruften oder so. Wir sind jetzt in der Tropfsteinhöhle Hagen, haben wir uns zurückgezogen. Wir schaffen es auch von Folge zu Folge, uns technisch wirklich konsequent zu verschlechtern. Aber wir werden doch immer rumgeschoben in dieser Firma. Also wir sind so ein kleiner Dampfer auf so einem großen Ozean und Mächte sind am Werk, die können uns nicht beeinflussen. Die beeinflussen uns, wir können nichts dagegen tun und wir sind jetzt irgendwo in so einen Raum gespült worden in unserem kleinen Schiffchen. Ich fühle mich manchmal so wie die orange Billardkugel, so die da so ruht und dann plötzlich klock, klock, klock, klock, klock und dann kommen ganz viele andere Kugeln und wird man rumgestotzt und dann ist man da und man wird selber nie gedotzt direkt. Ich fühle mich wie eine Pinballkugel, die so, das auch. Man weiß nicht genau, ich habe Pinball auch nie ganz verstanden. Hat man da, ist es ein Skillspiel? Hat man da, muss man, weiß man, was mehr Punkte gibt? Das ist ganz schwierig, das ist ein ganz schwieriges Teil, sprudelte Stefan. Aber im Grunde, es ist, glaube ich, schon ein bisschen Skill dabei. Verriet Florentin. Sprudelte aus Stefan heraus. Gipfelte Stefan. Aber du kennst jedes erdenkliche Wort. Jauchzte. Aber auch wenn es dann keinen Sinn ergibt, so wie mampfte. So man, also es, es ist tendenziell eher im Essensbereich, im Nahrungsbereich angeordnetes Wort. Auch im Bewegungsbereich. Genau. Schnell, wir müssen uns beeilen, hetzte Stefan. Fuchtelte Florentin. Es gab jedes erdenkliche Wort. Ich muss ein bisschen zugeben, ich bin ja oft dir abgeneigt. Erkannte Florentin. Körperlich, aber auch mental. Aber ich habe bei mir manchmal, entdeckt man ja so Regungen in einem und denkt sich, warum mache ich das eigentlich? Und ich glaube, du hast ja drin, auf mich einen runtergeholt. Tief unbewusst möchte ich so sein wie du. Ich will du sein. Ja, könnte man an den Bose-Kopfhörern merken, könnte man am Juul merken, könnte man an den Stefan Tietze aufdrücken, an dem Tattoo könnte man es merken. Was und ist an den Fehlkäufen. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, in letzter Zeit, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ehrlich jetzt? Was finanziell, hast du, ich habe mich finanziell ein bisschen in den Roggen gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast dir das leerstehende Schloss gekauft, in dem wir uns gerade befinden. Ich habe es ersteigert. Viele Adlige sind tatsächlich mittellos mittlerweile, was viele nicht wissen. Mittelte Stefan. Und deswegen dachte ich mir, ich greife da einfach mal zu und ersteigere mir für 16 Euro dieses Schloss. Os. Grunzte er. Und jetzt bin ich hier gefangen. Nein, es ist so, ich wollte mich mal so ein bisschen weiterbilden, ne? Musikalisch auch mal neue Horizonte erschließen. Und ich habe ein neues Instrument für mich entdeckt, das Automaton. Und ich will mal nur so viel sagen, viele Leute sagen immer, ah, wo ist denn das Intro? Wo ist denn das Intro? Deswegen möchte ich jetzt hier in Folge 108 feierlich... Da ist es! Da ist es ja euch schon! ...euch sagen, es wurde leider nicht geliefert. Nee. Es wurde nicht rechtzeitig geliefert. Es wurde angeblich hierher geliefert. Ich habe keinen Schein bekommen. Und gestern war ich... Ich habe dann diese Mail bekommen. So, du hast keinen Schein bekommen? Ich habe keinen Schein bekommen. Ich habe nur, nur einen Erpresserbrief bekommen, antwortete Florentin. Gab er an. Ich habe einen Erpresserbrief bekommen, so, wenn Sie in 2 Tagen Ihr Paket nicht abholen, wird es zurück nach Japan geschickt, was einem Todesurteil gleichkommt. Jeder weiß, Pakete, die nach Japan geschickt kommen, ist ein Euphemismus für Nackenschuss. Weiß jeder. Weiß jeder. Hast du das verstanden, wo du gerade Erpresserbrief sagst? Entschuldigung, ich will dich nicht rüde unterbrechen. Gab Florentin Stefan an. Gürtelte Stefan. Gürtelte Stefan. Folgendes. Warum muss man aus verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen Buchstaben ausschneiden, um dann einen Erpresserbrief zu geben? Bevor ich dir die Antwort gebe, möchte ich erstmal 3 mögliche Antworten von dir hören, warum du denkst, dass es so ist, interrogierte Florentin. Antwortmöglichkeit 1. Unterhaltungsfaktor der Serien und Filme. Für den Erpresser oder für die Erpresserfamilie? Macht eine harte Zeit durch. Für die Leute, die von außen die Situation beider Leute mitbekommen. Ja. Antwortmöglichkeit 2, damit man nicht erkennt, welche Zeitungen er gelesen hat, gekauft hat, das nicht zurückverfolgen kann, dass man nicht weiß, aus welchen Magazinen, vielleicht sind da vielleicht auch örtliche Magazine oder so. Aber warum macht er überhaupt das mit den Magazinen? Ja, damit man seine Schriftart, Handschrift nicht erkennt. Ja gut, aber man kann auch was am PC drucken. Ja, ich glaube, mittlerweile macht das auch niemand mehr. Das kann gut sein. Ich hatte neulich einen Trailer gesehen von deutschen Filmen, wo das mal wieder zum Vorschein geholt wurde, was ich nicht verstanden habe. Aber ja, vor allem, ich meine, das Auffälligste, das Problem des deutschen Kinos, diese Erpresserbriefe. Eigentlich das Beste, was man bei dem ersten Date zu Hause rumliegen kann, auf dem Klo, ist so eine Größe, hör zu, wo so einzelne Buchstaben ausgeschnitten sind. Und die Date fragt sie so, Florentin, was ist da so? Ah, der Motten, ich habe ganz schlimme Motten hier, die zerfressen mir immer die Zeitschriften. Ich schmeiße mir immer die Eurozeichen, mache ich mal raus, und die Zahlen. Genau, ja, und die Achtjährige. Und es ist so, ich habe das Paket in 2 Tagen, und es ist natürlich, ja, da habe ich Mitleid, in 2 Tagen, ich will nicht, dass mein Paket, Florentin, zurück nach Japan geschickt wird. Deswegen fuhre ich zu der Paketstation, die auf der anderen Seite der Stadt war. Da dachte ich mir schon, merkwürdig. Ich würde sagen, wenn ich ein Paket nicht liefern kann, werfe ich es erstmal in Reihen, werfe ich es über den Zaun. Oder ja, ich, damit die Paketverfolgung auch dann so langsam in Reihen mitverfolgt. Werfe ich es oder bringe es in die nächste Paketstation. Ja. Deswegen kam es schon komisch vor. Ich bin da hingekommen und dann erstmal, ich tauche komplett ohne Ahnung auf. Es ist immer so, ich tauche auf. Aus dem Nichts, wie so ein Geist, der zu Weihnachten erscheint. Genau, aber es ist so ein, ich habe ein Paket von mir ist hier. Ja, wie heißen Sie denn? Ich komme gleich nochmal zurück und kann Ihnen das beantworten. Und dann, ja, hier ist mein Führerschein. Ja, was ist denn die Lieferungsnummer? Ich bin in 10 Minuten nochmal hier und komme gleich wieder. Es war tatsächlich legendärerweise, also gut, wer mein Buch gelesen hat, kennt die Geschichte schon, aber als ich mein Studium offiziell beendet habe, weil ich zur Frank-Elzner Masterclass nach Berlin gegangen bin. Du wirst nicht müde, das zu erwähnen. Bin ich da zu diesem Studiumstypen gegangen und habe denen gesagt, ja, das ist deine Jobbezeichnung. Ich möchte das jetzt hier beenden, so, das hat keinen Sinn mehr, Philosophie, die meisten sind seit 2000 Jahren tot, ich habe keinen Bock mehr. Und dann meinte er so, ja, haben Sie denn eine Bestätigung schreiben von dieser Masterclass? Und ich so, ich bin in einer halben Stunde nochmal hier, und der hat mich echt angeguckt, so als du Depp einfach, kommst hier völlig ohne irgendwas. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das machen musste, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren mit der U-Bahn, bin nochmal gekommen und wartete dann nochmal vor der Tür. Und der meinte dann auch so, ja, mein Bruder hat sich früher mal bei einer Frank-Elstner-Sendung, Nase vorn hieß die, hat er mitgemacht, da hat er Michael Jackson imitiert. What? Und ich so, okay, cool, sie haben... Das ist cool, cooler Bruder. Also der eine Bruder wird Philosophieprofessor, der andere macht in der Fernsehsendung Michael Jackson nach. Einfach aber noch so, lustiger, eine interessante Familiengeschichte. Noch lustiger wäre diese Anekdote gewesen, gab Stefan an. In dem Moment, wo der Philosophieprofessor wirklich auch so diese Philosophie-Weisheiten dann in solchen Situationen raushängen lässt. Ja. Und ich dann irgendwie so frage. Imitieren wir nicht alle jemanden? Imitieren wir nicht vor allem uns selbst? Oder so psychoanalytisch wird. So. Was will uns ihr Unterbewusstsein damit sagen? Dass sie vielleicht das zu Hause vergessen haben, um sich hier nochmal zu besinnen, dass sie nicht diesen Job annehmen wollen, sondern weiter studieren wollen. Brauste, Stefan. Auf jeden Fall war ich dann bei der Paketshop und es stellt sich raus, mein Paket ist nicht da. Paket ist einfach nicht da, es ist weg, es wird nur zurückgeschickt. Aber auch was man nicht versteht, Pakete, oder? Also ich meine, warum kommen Dinge an überhaupt? Wie ist das überhaupt möglich? Ich verstehe es nicht. Pro Tag kommen Milliarden Pakete irgendwo an und werden verschickt. Ich habe letztens einen Brief an eine Bank geschrieben und mit einem vorgedruckten Ausdruck. Oh Gott. Und da ist dann so die Adresse drin. Und dann soll man das so einpacken mit so einem durchsichtigen Fenster. Du hast nicht so gefaltet bekommen, dass die Adresse genau in dem Fenster. Das ist eine Geschichte, aber dafür mehr mein Buch. Und zweitens stand da nur Bank, wir nennen sie jetzt mal die Money Bank. Und dann stand da nur Money Bank Nürnberg. Ja. Und crazy, that's oder? It. Ja. Keine Straße, keine Adresse. Auch das Prinzip Postfach. Get it, Postfach. Weil das gab's, Postfach wurden nur für Gewinnspiele erfunden. Einfach so. Postfach Pokémon. Und ich denke, ja klar. Yeah, genau. Der Postbeamte ist da. Ach, übrigens, Leute, das ist für Postfach Pokémon Gewinnspiel hier. Noch besser ist Kennwort. Ja, Kennwort. Kennwort Sonne. Zu Händen, Leute, von Pikachu. Wohnt hier ein Kennwort Sonne? Lächerlich. Ich bin in Car2Go hingefahren und war im Paketshop und musste dann 5-mal nochmal zum Car2Go zurück, yeah, weil ich auf meinem Laptop nachgucken musste, was in der Mail stand. Und dann gab es Situationen, dass ich mit meinem MacBook Pro auf dem Dach eines Car2Gos in der Innenstadt von Köln stand und lag. Ich habe mich noch nie so Metropolit gefühlt wie in dem Moment so. Weißt du, so ein Laptop, kreativ, Apple-Laptop auf dem Car2Go. Auf dem Dach des Car2Gos. Und das auf dem Dach eines Starbucks. Total, im Hintergrund der Kölner Dom. Ich dachte mir so, das ist so ein Foto für Medienstand.köln. Ja. Und dann so, das ist so eine Werbung. Vollidioten wohnen in Köln. Genau, blockieren den Verkehr. Und warum machen Städte eigentlich Werbung für sich? Also, dass man sagt so, kennt ihr Aachen? Nö. Aachen ist sehr attraktiv. Wir haben viel zu bieten, wir haben eine Universität, wir haben Wohnungen. Im Grunde ist eigentlich jede Werbung gleichzeitig eigentlich ein Eingeständnis der Unbedeutsamkeit, weil man sagt, Aachen, wir müssen Werbung machen. Ja. Und jede Werbung für für eine Stadt zeigt, wir sind so dumm, wir sind so unbekannt, wir müssen Werbung machen. Die coolsten Sachen Berlin, machen keine Werbung. Berlin sollte eigentlich so ein Ortseingangsschild haben wie so, herzlich willkommen in Berlin. Wir brauchen Sie nicht. Ja, genau. Sie sind egal. Oder Berlin macht Werbung für Baden-Baden. So, weißt du, wir sind so cool, wir können sogar Werbung für eine andere Stadt machen. Wie hinten auf Büchern. Und trotzdem kommt ihr zu uns, weil ihr uns so geil findet einfach. Wie hinten auf Büchern. Ist auch ganz okay, Berlin. Ja, zum Beispiel, ich glaube, die erfolgreichsten Produkte sind die, für die keine Werbung, nicht deswegen, aber für die muss man keine Dosenravioli. Hast du jemals in deinem Leben eine Werbung für Dosenravioli gesehen? Aber auch. Alle kaufen lieben es. Aber auch ein Mercedes. Ich meine, Mercedes hat einfach seinen Marktpunkt, seinen Standpunkt perfekt im Markt erschlossen. Die haben genau diese eine Customer Group, die immer Mercedes kaufen wird und die werden auch nachwachsen und Mercedes kaufen und so. Trotzdem machen die andauernd Werbung. Ich denke mir auch, also wer kauft deswegen diese, jetzt Mercedes, so, weil er diese Werbung jetzt genau sieht? Das frage ich mich generell bei vielen Werbungen. So, warum kauft man jetzt danach das Produkt? Weil auch so ein Auto, ich guck doch keine Werbung und sag dann, ich kaufe mir jetzt für 35.000 Euro ein Auto. Ja, das ist die Frage. Ne? Aber es ist ja auch oft so, dass man tatsächlich an Stellen Werbung macht, wo nicht die Leute sind, die das dann kaufen sollen. Zum Beispiel, wenn du in der Apothekenrundschau machst du keine Werbung für einen Mercedes, obwohl viele alte Männer sich Mercedes kaufen. Aber wenn es in der Apothekenrundschau ist, dann denken die uncool. Du machst Werbung im Playboy für Mercedes, weil alle Leute, die im Playboy denken, oh, das ist mega cool, cool, Männlichkeit. Und die kaufen dann in 40 Jahren, wenn sie keinen Playboy mehr lesen, aber das Geld haben, dann kaufen sie sich einen Mercedes und du hast davor schon Werbung gemacht. Lustigerweise macht man auch oft Werbung nicht für die Leute, die das dann kaufen, sondern die Leute, die es kaufen, beeinflussen. Ja. Kinder zum Beispiel. Viele Leute, viele miese Schweine, wie ich sie nenne, und da kann ich nämlich nicht mehr an mich halten. Polterte Stefan. Also furchtbare Menschen, die richten dann die Werbung an Kinder, weil Kinder ihre Eltern beeinflussen. Was sie für Tornister kaufen und so und so weiter. Hattest du jemals einen Tornisterwunsch eigentlich? Wurde erwünscht, erhört auch der Wunsch. Ich hätte die Klasse 1 bis 4 waren Dino-Tornister. Ja? Ja. Mit so, aber war ein bisschen so ein postapokalyptischer Dino-Tornister, wo sie dann auch, die sich gegenseitig angefangen haben, so Feuerbälle. Aber auch so Laseraugen, was? Laseraugen, so ja. Auch die Welt war auch so eine Lava-Welt, so eine lilane Lava-Welt. Ich glaube, ist von Scout. Warst du Scout oder For You? Scout, immer Scout. Nee, dann Eastpak, erstmal. Nee, das war nicht die Frage. For You oder Eastpak ist die Frage. Scout und dann gab es noch was anderes. Diese mit diesem Hund drauf. Nee, diese ganz boxartigen, diese ganz eckigen. McLeod oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich glaube, über die Deko deines Tornisters kann man die Zukunft voraussagen. Was glaubst du, was ich für ein Muster auf meinem Tornister hatte? Ich hatte auch so ähnlich wie Dinos, also in dem Stil. Auch sowas Bildhaftes, Motivartiges. Boah, das ist nicht so Vielleicht kommt einer da draußen drauf. Würde mich mal interessieren, ob es jemand errät. Ratet jetzt, welches Motiv hatte ich auf meinem Schulranzen als Kleinkind? Mittelalter, ein Schwert oder so. Nein. So, ich einfach in großen Lettern, ich werde für immer Jungfrau bleiben. Genau, so was vielleicht. Ja. Niemand mag mich. Ich bin fett und werde gemobbt. So ein großes so ein Eis. So ein Kick-Me. Es ist schon imprägniert einfach. So, man muss es gar nicht mehr hinkleben. Oh, danke. Nein, und ich bin gespannt, ob jemand die Lösung hatte. Und zwar, das Motiv meines Schulranzens waren Eisbären. Wenn Sie das gewussten, dann schicken Sie ans mit dem Kennwort Podcast-UFO an die Postleitzahl Tornister. Straße. An die Leindeckerstraße 27 in Köln. Postleitzahl 8868 mit dem Kennwort Scout. Tatsächlich, Eisbären, so eine Eiswelt, Arktis mit so Eisschollen und da waren Eisbären drauf. Ja. So blau fand Boring. Ich schön. Eisbären fand ich gut. Boring! Wer designt sowas? Welcher erwachsene Mann sagt, ich designe, ich weiß, was Kinder wollen. Die wollen entweder Hallo, Eisbären Dinos sind mega cool. Oder die wollen Eisbären. Eisbären sind super. Nein. Gary, die Leute wollen das. Kinder, was wollen Kinder? Kinder wollen Faun, Tetris. Flamingos? Nein. Die Enten? Wollen, nein, die wollen Gameboys, die wollen Super Mario. Nein, die wollen nein, Game nein, of Enten. Thrones, die wollen die nackte Khaleesi, okay, die da drauf haben. Okay, ich habe einen neuen Entwurf. Okay. Sonnenblumen. Jesus. Die Leute lieben Sonnenblumen. Niemand mag Sonnenblumen. Die Leute lieben Sonnenblumen, natürlich. Die Firma For You will sie nicht mehr beschäftigen. Einen einzigen noch. Tucker. Tucker? Sauber. Alle yes! lieben Tucker. Wusste ich's. MC. Habt noch jemand Fragen? So. Hat noch jemand Fragen zu diesem Improvisationsstück? Was haben wir in Dinos gegen Eisbären, ey. Ja. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als wir gerade diesen Raum betreten haben, es ist ein großer Raum, länglich. Und ich habe mich, ist ein Tisch drin, der ist komplett leer sonst, Möbel befreit. Ich habe mich an die wandnahe Seite gesetzt, um den ganzen Raum in, weil am Ende des Raumes ist ein Tisch. Und ich habe mich an die wandnahe Seite gesetzt, um den ganzen Raum in, zu betrachten. Das gibt's ja, Leute, so, die sich auch immer hinsetzen, dass sie die Tür sehen müssen. Ja, und ich muss das machen tatsächlich, weil ich habe immer gerne den ganzen Raum vor mir. Und ich kann das nicht gut, zum Beispiel auch in Restaurants, ist immer die Frage, Bank oder Stühle? Bank. Immer Bank, oder? Natürlich, klar. Weil du immer an der Wand sitzen willst, weil dann hast du alles im Blick. Und es ist mir auch irgendwie klar geworden, weil welche Menschen haben die Steinzeit überlebt? Ich glaube, entweder die geflüchtet sind, die ängstlichen Leute, die immer in der Ecke saßen, den ganzen Raum im Blick hatten, die ganze Höhle im Blick hatten und geflüchtet sind, und die Leute, die stark genug waren, um den Säbelzahntiger im Arm drücken zu besiegen. Ja, und die Glück hatten. Und die Glück hatten. Menschen, heute sind Menschen überdurchschnittlich glücklich, also im Sinne von Luck. Gewinnen andauernd, auch in 10.000 Jahren kannst du Lotto vergessen. Konzern. Die gewinnen alle, die ganze Zeit. Alle gewinnen im Lotto. Du bist die Glückliche. Das setzt sich durch als Merkmal in der Evolution, Glück haben. Du bist auf jeden Fall die dritte Variante. Ich bin die ängstliche erste Variante, die immer in der Ecke der Höhle kauert, die auch nicht schläft, weil sie Angst hat, dass sie überfallen werden. Oh. Das hat das jetzt irgendwie trauriger gemacht, als es klingen sollte. Hey. Du hättest auch einfach mit dem Lachen beenden können, dieses kleine Bit. Dafür sind die Zuschauer da. Ich bin da, um mich um dich zu kümmern. Okay. Stefan. Also ich habe auf jeden Fall keinen Automaton. Es wurde zurückgeschickt, es ist wieder weg. Mein Traum ist gestorben. Es ist vollbracht. Ich finde es lustig, wenn da ist ja so ein kleines Gesicht, ne? Das ist ja auch das genau, ist so eine Note und auf dem Ballen der Noten ist ein Smiley. Ja. Wenn dieser Smiley durch diese Reisestrapazen irgendwann anfängt, so ein böses Gesicht zu machen, also so traurig ist. Und auch so, weil es macht da so ein schreiendes Geräusch, ne? Ja. So ein wenn jetzt so ein also genervt und genervt ist. Das will sich in Japan so anbieten. Oder es will sich die ganze Zeit beschweren. Vielleicht bestelle ich noch mal ein neues. Es ist immer so toll. Ich mag es ja, wenn man Sachen sich bestellt, die lange dauern. Eigentlich, es gibt ja so Amazon Express. Dann kommen die, wenn du gar nicht damit erwartest. Es gibt ja so Amazon Express, so kriegen sie schon morgen. Ich würde eigentlich gern mehr Geld zahlen, dass es länger dauert, damit ich mich lange darauf freuen kann und damit ich lange. So, das wäre doch gut. So, um schneller zu gehen, muss man zahlen, aber wir bieten ihn an, es kommt in 10 Tagen. Dafür spenden wir 5 € an Autisten. Die Autisten kriegen Geld. Diese Schwachköpfe, diese Schwachkopf-Autisten, denn die haben es nötig. Die kriegen 5 € auf die Kralle, einfach hier schön Fuffi auf die Kralle. Und dafür kriegst du es erst in 10 Tagen. Das ist sozusagen die Zeit, weil das ist ja für die einfacher dann, wenn die es nicht so lange brauchen, bleibt Geld übrig. Die für die Autisten jetzt, oder was? Für die Autisten, ja. Ja, finde ich nicht schlecht. Stinkreiche Autisten. Diese neue in ihren Elfenbeintürmen, wo sie mit niemandem sprechen und immer noch eine Jacke mehr anhaben, als nötig ist. Gibt ja jetzt eine Serie auf Netflix, Atypical. Ja. Über einen Autisten. Hast du reingeschaut? Toll. Sehr verletzend, glaube ich, für Autisten. Ja? Ja. Aber ist das nicht die Idee, dass sie das nicht checken? So emotionale Sachen? Du meinst, dass man über die eine verletzende Serie machen kann, weil die das eh nicht verstehen? Weil alles verletzend ist? Ist das eine Gruppe, die man beleidigen kann, die... Was nicht schlimm ist, es ist halt was so moralisch nicht verwerflich ist, weil die auch nicht verstehen, dass man so ähnlich wie Eskimos, ne? Wo du die halt beleidigen kannst, wo du dir sicher sein kannst, dass jetzt sicherlich kein Eskimo ist. Noch 50 verschiedene Wörter für Arschloch. Inuit. Ja. Ja, 50 verschiedene Worte für, ich spreche kein Deutsch und habe keinen Internetzugang. Und deswegen kann man die auch nicht erreichen. Deswegen ist es egal. Man kann sich locker ein bisschen lustig machen. Ist kein Problem. Die haben 50 verschiedene Worte für Schnee. Aber ich wette, die haben keins für, sagen wir mal, Jura. Ich glaube, ich habe sogar über Atypical habe ich sogar einen Artikel gelesen. Geschrieben. Weil es tatsächlich in diesem Autisten, in der Autisten-Community auch so ein bisschen, einerseits, die finden es natürlich cool, dass es autistische Figuren gibt, mit denen man sich identifizieren kann, um da so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu merken. Aber auf der anderen Seite ist es auch dann so, dass der Autist dann so ein bisschen der quirky, adorkable Typ ist, der halt so cool ist und dann adorkable? Halt so, ja, adorkable. Ist das echt cool? Das ist ziemlich gut. Michael Cera ist adorkable. Ach, das stimmt, ist so sein Ding. So dieses, und dass man dadurch halt immer so eine Figur zeichnet, die dadurch halt immer so übermenschlich fast liebenswert und sympathisch ist und so, dass du halt dann eigentlich, um eine adäquate Darstellung, die einfach als normale Personengruppe zu akzeptieren, müssen die auch mal Arschlöcher sein oder halt auch mal irgendwie uncool, aber so ist es halt immer so, der Autist, das sind auch die immer so verträumt und so ein bisschen kreativ so süß. Und sich nicht trauen. Auch wahnsinnig gut aus. So ein bisschen also schüchtern. Auch immer, so, aber es ist halt von professionellen Schauspielern gespielt werden, denkt man immer auch, wenn wahnsinnig gut aussehende Menschen. Und im Endeffekt sind es einfach, wir hatten Autisten in der Stufe und ich sag nur, das war für alle ein Horror. Vor allem für den Kaktus, den er gießen sollte. Ja, vor allem für die Fische Susi und Bobo, ja. Die beiden, was waren das, so Salmler-Fische, die gefüttert werden sollten. Tja, überfüttert nach einer Woche. Das sind die wahren Opfer des Autismus eigentlich, ja, das stimmt schon. Rückblickend war der Biounterricht seltsam, wo ich plötzlich eine Woche lang nicht am Unterricht teilnehmen sollte, sondern mich um das Schulaquarium kümmern sollte. Es fällt mir gerade so ein, dass es wahrscheinlich... Eine Woche lang, was hast du den ganzen Tag gemacht dann? Einen Monat lang muss ich statt Biounterricht, soll ich dann das Aquarium sauber machen. Und dann war ich einfach nicht im Unterricht, weil der Biolehrer auch unser Klassenlehrer vielleicht war. Vielleicht war das dann die Sexualkunde und du hast nie gelernt... Wie, ich habe nur eine Aquaristik-AG, die es nicht gab, Credit bekommen. Du wusstest immer nur so, okay, Junge und Mädchen lernen sich kennen und gehen und dann cut zu und dann kommt das Baby raus und du immer so, was passiert dazwischen? Was passiert? Ich habe keine Ahnung, was dazwischen passiert. Und dann hältst du einmal Händchen mit einem Mädchen mit 29 mit dem Fisch. Und dann, oh fuck. Ganz wichtige, also wenn man ja. So aus allen Schulbüchern so eine Seite rausreißt und alle sowas, ja, Polen angegriffen und dann Normandie, aber was war dazwischen? Was war dazwischen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war ein Problem, aber dafür kannte ich mich sehr gut mit Blaufischsalmland aus. Aber ich gucke nicht, ich habe jetzt wieder angefangen mit der besten Serie der Welt. Ja. Dr. House. House MD ist wirklich eine unfassbar gute Serie. Wo schaust du die? Netflix. Aber gibst du noch bis zum 31. Ich habe gerade angefangen, mal wieder zu gucken. Und Netflix sagt, setz die ab. Netflix ist echt die moderne Karotte einfach. Kennst so, du immer vor deiner Nase und dann ist es weg. Ja, aber hast du manchmal das Gefühl, du klickst es jetzt an, dadurch wird jemand darauf aufmerksam und löscht es deswegen? Das ist so ein bisschen wie, wenn Freunde Geburtstag haben bei Facebook und du, mit dem bin ich noch befreundet, entfreunden. Ja. Und deswegen überdurchschnittlich viele Leute werden an ihrem Geburtstag entfreundet, was einfach ein bisschen dramatisch ist. Aber ja, manchmal habe ich das bei Pornos. Und dann guckst du das und danach ist es weg. Aber in dem Moment haben sie das gelöscht, wo ich mir denke, habe ich die jetzt darauf aufmerksam gemacht? Du bist der Snitch, du bist der Pornosnitch. Dass es dann Kinderporno öffentlich zugänglich auf YouPorn gibt. Und das haben die dann deswegen gelöscht, weiß ich nicht. Manchmal das kann sein. Naja, und House ist mir mal aufgefallen, die Serie macht nämlich einen großen Fehler. Und zwar ist House ist einfach der coolste Chef aller Zeiten. Er widersetzt sich der Regeln, er ist unfassbar zynisch, lustig, unfassbar viele Gags haut er die ganze Zeit raus, verpackt alles in mal ein lustiges Spiel und alle hassen den. Das ganze Team hasst den kontinuierlich und hält den, und die ganze Zeit, wie gesagt, das ist ein riesen Arschloch und so weiter. Und es werden, wie kann man nur unter so einem Chef leben und viele kündigen dann auch im Laufe der Serie, weil die nicht mehr unter ihm arbeiten wollen und so weiter. Aber im Prinzip ist es einfach der coolste Typ der Welt. Nur im Serienkosmos erzählt man ihn die ganze Zeit als der böse Mensch. Aber ja. Das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Auch wenn man die ganze Zeit für ihn mitfiebert und so weiter. Und eigentlich ist das Team das die ganze Zeit das Problem, weil die ihre privaten Scheißprobleme auf die Patienten übertragen und einfach furchtbar sind und die ganze Zeit immer alles an den Patienten auslassen. Ja, das ist und die ganze Zeit wegkrepieren. Das ist interessant, wenn so eine Serie ein Gefühl behauptet, das man selber nicht hat. Ja. Immer so, er ist der Gefürchtete. Und man denkt sich so, ich fühle so nicht gerade. Ich lasse mir das jetzt auch nicht sagen von dir. Ja, genau. So, ich hole gerade für den. Ich bin gerade auf seiner Seite. Ja. Oder vielleicht ist man auch einfach ein Psychopath und denkt so, naja, das habe ich mir auch gefragt. Der hat schon auch seine Gründe. Und denkt sich so, die Serie will ja echt was ganz an. Und dann hält sich mit Leuten, ey, Haus ist so ein Arschloch, oder? Wie der mit seiner Assistentin umgeht. Ja. Und du so, ja gut, sie nervt aber schon. Aber es ist auch schon, ja. Oder? Aber wenn man für Hannibal Lecter ist. Dann hat man ein Problem. Meinst du? Weiß ich nicht. Gute Filme schaffen es natürlich auch, da eine Identifikation zu schaffen. Ist natürlich auch so die Faszination des Bösen und des Verbotenen ist natürlich. Und man schaut ja auch Filme, weil man wissen will, wie das ist, Psychopath zu sein. Und so kommt ja David Fincher jetzt auch noch bald eine neue so wow, eine Netflix-Serie. Serienkiller-Netflix-Serie raus. Ja, das wird großartig. Mind Readers, Mind Benders, Mind Slingers, ratete Florentin. Sowas in der Richtung. Ach ja. Serien, ne? Überall Serien. Überall Serien, aber man kann sich auch nicht mehr, es war ja so das Neue übers Wetter reden, so, was man weiß nicht mehr, was man sagen soll mit so Leuten, auch wenn man abends mit Leuten redet. Das beschreibt mich ganz gut. Du kannst nicht mal Dinge über Smalltalk reden, über Smalltalk reden. Genau, richtig. Man kann, und dann hat man dann halt über Serien gesprochen, aber irgendwie gibt es mittlerweile so viele Serien und alle gucken was anderes, dass das nicht mehr möglich ist. Du kannst nicht mehr über Serien sprechen. Das ist ein Problem. Ich frage mich, was das Neue ist, das neue Gesprächsthema. Podcast geht so ein bisschen langsam in die Richtung. Podcast könnte so sein, ja, so ein bisschen, aber ist noch nicht so ganz hundertprozentig selbstverständlich. Ich glaube, das ist mein letzter Podcast-UFO-Aufnahme. Tot? Ja. Ich werde sterben. Ich habe jetzt mittlerweile seit einer Woche ein unfassbar starkes Flimmern in meinem linken Auge. Und das ist wirklich so eine dieser Sachen, die, wenn man die googelt, halt innerhalb von, man ist tot. Man ist komplett totgeschrieben. Und dann habe ich jetzt hier bis morgen Augenarzttermin, wo ich mir auch dachte, da haben die alle gesagt, nee, wir haben keine Zeit für sie. Sind komplett voll, wir übernehmen gerade auch irgendwie einen anderen Arzt und es ist Urlaubsvertretung und im Moment ist auch Stoßzeiten, deswegen können wir sie nicht aufnehmen. Stoßzeiten für Augenärzte? Ja, warum? Im Sommer. Jetzt gerade. Sommer. Wegen Allergien oder was, oder? Ja, oder weil gerade, weiß nicht, weil gerade die Vögel. Die Sonnenfinsternis war doch gerade. Richtig, alle die, kann sein. Die Hornhaut weggelasert so und die Augenärzte so, wow! Sonnenfinsternis! Wir lieben Sonnenfinsternis. Soll ich da so Brillen tragen? Nee, lieber nicht. Nein, schrie Florentin. Alles weggebrutzelt. Übersteuerte Florentin. Naja, und dann habe ich mich auch gefragt, so, was muss ich haben, damit ihr mich aufnehmt? So? Das ist immer ich habe ein Flimmern, Frage, ne? Ja. Meine Sicht ist eingeschränkt. Aber vielleicht geht es allen anderen auch so schlimm. Ja, was haben die denn? Wahrscheinlich habe ich einen Hirntumor, der mich auffrisst von innen und ich sehe nicht mehr auf einem Auge. Was? Ich bin 22 Jahre alt, ich sollte sehen. Du meinst aber nicht blinzeln, oder? Wie? Dass es halt immer so ganz kurz schwarz wird. Es wird immer ganz kurz schwarz. Ja, so, aber das ist ganz normal. Das sind deine Augenlider, die so kurz so durchflippen. Das hat die nämlich auch gesagt. Aber ja, dann hat die das von den Stoßzeiten gesagt. Und dann hat die gesagt, tut. Naja, und dann, jedenfalls habe ich dieses starke Flimmern. Und dann ist mir aufgefallen, dass Online-Diagnostik echt ein Problem ist. Weil du... Finde ich ein ganz spannendes Thema. Das Ding ist nämlich tatsächlich, wenn du etwas googelst, dann googelst du nach dem Symptom. Also du sagst zum Beispiel, ich habe Augenflimmern. Dann heißt es, dann gibt es einen Artikel auf NetDoktor oder gutefrage.net. Da steht dann Augenflimmern. Das kann folgende Krankheit sein, folgende Krankheit sein, folgende Krankheit sein, folgende Krankheit sein. Die werden einfach ganz kurz, wird Krebs, Superkrebs, Hyperkrebs, wird alles kurz angedeutet. Hyper-AIDS, Ultra-AIDS. Das Problem ist aber, dass du eigentlich Artikel zu Krankheiten lesen müsstest, weil die äußern sich ja nur durch bestimmte Dinge. Das heißt, wenn du Hyperkrebs hättest, dann hättest du neben Augenflimmern zum Beispiel auch Erbrechen oder starken Durchfall. Also müsst ihr eigentlich eingeben, welche Symptome habe ich nicht und welche schon. Und jetzt gibt es ja den Akinator. Das ist ja dieses Ding, wo du an jemanden denken musst, an Prominenten zum Beispiel. Ein großer Baum, der sich so runterästelt auf seinen Stamm. Und das ist im Prinzip das Wer-bin-ich-Prinzip. Also du denkst Superman, dann drückst du ein paar Fragen und durch eine errechnete, so ein Algorithmus, findet der halt relativ schnell heraus, was du denkst, weil er einfach Mann, Frau sortiert und halt immer maximal die Nenner, die auf die man kommen kann, eingrenzt und dann hast du halt den schnellsten Weg dahin. Und das müsste es auch für Diagnostik geben, dass du einfach kurz, dass du an das denkst, was du hast, Augenflimmern, ja. So, und er kann dann durchfragen. Haben Sie Erbrechen? Genau. Nein. Genau, und dann kannst du schon mal viele Sachen ausschließen. Fühlen Sie sich schwach? Ja, weil ich kann mein ganzes Leben. Ja, fühlen Sie sich schwach? Fühlen Sie sich zerbrechlich? Fühlen Sie sich einsam? Ja, dann grow up. So ein Gift. Das Ergebnis ist immer, Jesus, halt die Fresse. Aber ich weiß nicht, wie meine Meinung dazu ist, aber einerseits glaube ich, es ist unglaublich wichtig, dass Ärzte insgesamt als Menschengruppe existieren. Integer sind. Ja. Dass sie nicht zum Beispiel jetzt klischeehaft sowas wie Anwälte, die irgendwie moralisch dann irgendwelche Lobbyisten verteidigen und so, oder irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwelche Architekten, die irgendwie dann Häuser bauen, die grob gepfuscht ist. Weil, was ich mir zum Beispiel immer denke, ist Fotoarzt. Was du eigentlich willst, ist, du machst ein Foto von deinem Leiden, schickst zu einem Arzt und der sagt, passt, kein Problem, heilt. Ja. So, instant. So, genau das willst du doch. Weil du gehst erstens nicht zum Arzt. Ist ja nicht so, dass du, der Arzt würde dann wahrscheinlich jedes Mal sagen, kommen Sie mal rein, muss ich mir angucken. Aber einfach so eine App, Fotoarzt zu haben, wäre schon mal ein Schritt. Aber ich glaube, dass Ärzte einfach sagen, das ist einfach unseriös, weil es gibt ja jemanden, der das anbietet und dann kostet das halt Geld. 50 Cent pro Foto macht jeder, wenn du irgendwie einen komischen gelben Punkt irgendwie Arzt auf deiner Haut hast. Schnell. Sofort Fotoarzt, Foto, dank. Und der sagt, ja, wenn es in 2 Tagen nicht abgeheilt ist, gehen Sie mal zu dem Arzt. Der kann dann auch Ärzte empfehlen, so die können dann zusammenarbeiten mit der App irgendwie in deiner Gegend. Perfekte App, super, du weißt genau, was los ist. So. Aber ich glaube, das wird einfach nicht gemacht, weil die haben halt ihren Aristoteles-Eid und dann machen die es halt nicht. Hypotenuse. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Fotoarzt ist auch nicht. Ich glaube, wir sollten. Gut, soll Dr. Anders Foto heißen. Vielleicht, mein Gott. Ja, da fällt uns schon was ein. Aber so, das ist ja wie bei. Weil es sind ja auch Ärzte sind ja auch Kniffler. Also so Rätselliebhaber. Die wollen wissen, was. Deswegen sind die doch Ärzte. Nicht, weil die sind Leute. Kniffler? Nicht, weil die Leute heilen wollen. Die kniffeln gerne. Die würfeln rum. Dann tauschen sie immer die 2 Patienten aus, die zu schwach. Die rätseln gerne. Ich glaube, die hätten. Also. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Doktor rausgeholt, aber der rätselt halt gern. Dem geht es ja nicht um die Patienten. Der will die heilen, weil der das Rätsel lösen will. So ein überambitionierter Arzt. Und wie sieht Ihr Stuhl aus? Kann ich mal einen kleinen blau. Blick? Ist es blau? Okay. Jetzt sagen Sie mir ganz kurz eins. Auf drei. Haben Sie Kopfschmerzen? 3, 2, 1. Nein. Yes! Yes! Es ist Krebs. Krebs, Krebs, Krebs, Krebs, Krebs, Krebs, Krebs, Krebs, Krebs. Aber nicht irgendwas, den man so heilen kann, wenn der Chemo dann braucht, speziell Strahlentherapie. So die ersten drei Jahre eines Arztes. Ich mir so Fotoarzt mit Tinder. Heißt, du kannst nach rechts wischen für, ach, boring, du musst nicht kommen. Moment, du suchst dir deinen Arzt aus. Nein, der Arzt hat Tinder. Ach so. Der Arzt hat Tinder und sieht, du schickst Foto, also der Fotoarzt, bekommt verschiedene Bilder. So wie Sherlock Holmes, der dann die Fälle annimmt. Wenn genau, sie genau, genau. Sind. Und nach rechts, so, der hat nichts Schlimmes. So, kannst du nach rechts wegwischen. Ja, und das ist links, ein normaler Fuß. Genau, das ist genau. Ein Fuß. Und dann kannst du als Fußmensch dann sagen, oh shit, okay, alles klar. Ja, okay. Ist nichts Schlimmes. Und in der andere Richtung heißt dann sowas wie, ah, spannend, das ist was Schlimmeres, den nehme ich an. Sondern kriegst du als Fotoarzt. Du kriegst ein Match zurück und sagst, genau. Scheiße, jetzt muss ich zum Arzt. Jetzt müssen wir nochmal ein Foto von deinem, chatten dann. Genau, da kann man Fragen beantworten und so weiter. Ey, Online-Diagnostik. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial. So ein Arzt to go. Weil ich war hin und her gerissen. Also ich habe keinen Termin bekommen auf der einen Seite, war zu faul, mich zu kümmern, soll ich morgens dann extra eher aufstehen, dahin gehen und so weiter. Habe jetzt keinen Termin bekommen. So. Und dann auf der anderen Seite lese ich, dass ich wahrscheinlich einen Tumor habe im Kopf. Ja. Das sind die beiden Lebensrealitäten. Ich schwanke zwischen, oh fuck, ich werde nächsten Monat sterben. Ich sollte mich dringend behandeln lassen. So, heute Abend läuft Dr. House. Gut, ich will morgen lieber ausschlafen. Kann man Arzt nicht komplett outsourcen? Ich stelle mir da so ein paar Inder in einem Callcenter vor, die irgendwie so Kameras haben. Und du rufst sie per Skype an und zeigst denen dann halt irgendwie deine entzündete Vorhaut. Und dann sagen die so No. Irgendwas Rassistisches. Und dann schickst du da halt eine Blutprobe hin. No, ich weiß nicht, was das ist. Ist keine Krankheit. Ist das jetzt doppelt rassistisch, wenn du diesen sogar den falschen Akzent machst? Oder ist das weniger rassistisch? Ich esse viel Curry und ich liebe den Hindu-Gott. Und Moment mal. Krishna. Krishna Krabappel? Ja. Boah, selbst die Stühle, hörst du die Stühle? Selbst die sind, letzte Woche haben wir noch Stühle, die nicht geknarzt haben. Es wird immer lauter, immer mehr Störgeräusche. Lamentierten Florentin und Stefan. Ulkten sie herum. Aber das soll man nicht machen, oder was? Sagt Stephen King? Stellte Stephen King fest? Nee, soll man nicht sagen, man soll nur sagen. Immer nur sagen, sagt er immer nur sagt, oder was? Ja, tatsächlich, habe ich mir auch mal dann, ich dachte auch, das klingt doch dann redundant, wenn er sagt, Jack sagte, nein, lass das mal lieber sein. Okay, sagte seine Frau. Na, aber wir wollen auch mal sehen, wie du damit durchkommst, sagte dein Sohn. Deswegen lese ich lieber Drehbücher, weil du dich nicht darum kümmern musst, weil du einfach so der und dann oder okay, Dramen. Du checkst es halt auch. Klassische Dramen. Kleist? Ja. Du hast kein einziges Stück von Kleist gelesen. Prinz Friedrich von Homburg. Wie ist Kleist gestorben? Ist ein super. Tatsächlich bei einem Bungee-Unglück. Ja, Selbstmord. Ja. Ich habe gestern von einem Bungee-Unglück gelesen und das war wirklich was. Das ist so ein Oxymoron eigentlich. Bungee-Unglück. Ja. Ist eigentlich das so, das funktioniert nicht. Ich finde, das funktioniert ganz gut, weil ich meine, du springst aus einer großen Höhe und das Einzige, was dich vom sicheren Tod trennt, ist ein dünnes Gummiseil. Mhm. Und wir alle Gummis kennen, wenn wir Leute abflitschen wollen, die reißen. Gummis reißen, das ist ein Problem. So, das ist ein bekanntes, dem Menschen bekanntes Problem. Wäre nicht das erste Leben, das durch einen fehlerhaften Gummi ruiniert wird. Oh! Freddie Mercury. Zum Beispiel. Okay, gut. Naja, und der ist gerissen, Problem, oder was? Das ist ein 17-Jähriger hatte ein Bungee-Unglück, hat aber überlebt. Und ich stelle mir vor, das muss so passiert sein. Und es ist dann der lächerlichste, es ist gleichzeitig unfassbar schlimm, so ein Bungee-Unglück, aber es ist auch wahnsinnig lächerlich. Weil stell dir vor, der 17-Jährige, der jetzt überlebt hat, springt, so, landet unten, das Seil ist gerissen, muss ja gerissen sein, am tiefsten Punkt. Heißt, und der Typ ist gesprungen, runtergesprungen, war dann bodennah, ja. Dann ist das Seil gerissen, ja. Der Typ ist einfach am Boden stehen geblieben und das Seil ist wieder zurück. Das Seil ist gerissen und wieder zurückgegangen. Ach so. Eigentlich, du bist einfach nur, wenn du mal guckst, langsam gelandet. Ja, man fällt eigentlich gar nicht so hoch, ne? Am untersten Punkt. Nee, der ist nicht doll gefallen. Er ist eigentlich nur hingestellt worden von einer großen Höhe. Also das ist, was ein furchtbarer... Einfach also, so sanft gebettet, so, ist so und es Gummi so, du hast auch keine Zeit, irgendwie zu schreien oder zu merken, dass du gerade in einem furchtbaren Unglück warst, weil du einfach nur sanft gelandet bist. Ja. Du wurdest sanft auf den Boden abgesetzt und dann ist das Seil gerissen. Und dann denke ich mir, was ein uncooles Unglück. So, es ist einerseits ein Unglück, über das man berichten muss, weil das furchtbar eigentlich theoretisch hätte enden können. Aber so die Fallhöhe, die wortwörtliche Fallhöhe, war halt nicht da. Krächzte Florentin. Ja, oder die haben das Gummiband halt nicht befestigt an ihm. Oder also am Genick befestigt, dass es so gebrochen ist. Er hat überlebt. Das ist ja die Prämisse. Laden wir ihn ein? Apropos einladen. Hey Leute, wir haben richtig gute Nachrichten. Wir haben richtig gute Nachrichten. Nachdem Stefan in seiner neuen Rubrik Medienwatch, wo er immer gegen schlechten Journalismus und gegen schlecht recherchierten Online-Medien und er war und da hat er ein Radiointerview entdeckt mit einer Astronomin und der schlechte Fragen gestellt wurden und besagte Astronomin hat sich bei uns gemeldet und wird bald Gast im Das Podcast UFO Podcast UFO sein. Oh mein Gott, wie ist das denn? Sie ist durch die halbe Milchstraße gereist, um bei uns sein zu können. Sie lebt in Boston, in Amerika. Und wir werden sie irgendwann zustellen. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Anna Frebel heißt sie. Anna Frebel, genau. Astronomin bei MIT. Am MIT in Boston. Also eine der krassesten Hochschulen. Unfassbar. Wie gesagt, eine der schlauesten Frauen der Welt. Ich will wissen, mein Kopf dreht schon seit Tagen. Ich bin schlaflos. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ich habe Angst, dass das Interview so wird wie das, was wir kritisiert haben. Wahrscheinlich wird es nämlich genauso. Ich bin mir auch ganz interessiert, wie sie darauf gestoßen ist, weil wir haben ja nicht lange darüber gesprochen. Entweder hat sie jemand darauf aufmerksam gemacht, wenn es jemand ist, der sie kennt offensichtlich, muss es auch ein sehr schlauer Mensch sein. Oder sie selber, eine der schlauesten Frauen der Welt, hört uns. Ja. Beides mal Szenarien, die mich zum... die einzige Frage, die mich interessiert, ist, wenn du der intelligenteste Mensch der Welt bist, wer hält dich davon ab, nur noch Bullshit zu reden? Wenn du wirklich an der Spitze bist, so Stephen Hawking-mäßig, so wirklich so absolute Legende, sein Wort ist Gesetz, wer hält dich davon ab, einfach, dann wird man nicht auch faul irgendwann zu sagen, so, jeder glaubt dir eh alles. Und dann kannst du einfach, ja, das schwarze Loch ist halt so, dass die halt dann irgendwann explodiert sind und dann saugen die sich wieder zusammen und das hat halt Masse von 16 Millionen Tonnen. Und also, ich verstehe es eh nicht, von daher, wir schreiben das jetzt mal auf. Kleinwüchsige sind in Wahrheit keine Menschen, es sind eine ganz andere Rasse. So, man kann euch Zwerge sagen. Ja. Und Giraffen stammen auch von Menschen ab. Ciao! Und alle so, was? Und schreiben das nieder. Also, machen all diese Fotos, Fragen. Warum auch immer, falls sie Fotos machen. Aber das ist wirklich mal eine spannende Frage. Aber gefühlt sagt Stephen Hawking auch seit 3 Jahren nur noch Bullshit. Er behauptet, dass die Menschheit in 100 Jahren nicht mehr da ist. Ist er jetzt eigentlich mit Siri zusammen? Oh, da kaut er aber schon lange drauf rum. Nein, das ist klar. Als ob ich da lange drauf kauen würde. Du hast ihn gerade von deiner Hand vorgelesen. Quatsch. Wir sind verschwitzt. Nein, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Frau Professorin Frebel, die wir hier zu Gast haben. Wir müssen noch gucken, wie das mein Handy macht immer Frevel aus ihrem Namen. Frevel? Frevel. Frevel. Frevel. Ich spreche das Vogel-V noch wie ein W aus. Hey. Vogel. Frevel? Bin gespannt. Also, Ich habe mir schon ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, falls ihr auch Fragen habt an eine Astronomin, es geht um Schwerkraft, es geht um Lichtjahre, was macht das Licht da draußen eigentlich die ganze Zeit? Es geht um Sterne, es geht um Planeten, es geht um Pluto. Natürlich, Pluto wird, ich bin gespannt, wie wir das kontroverse Thema angehen. Oh, ist natürlich ein heikles Thema. Ich habe das Gefühl, da zucken alle Astronomen zusammen. Ja, ich werde auch nicht mit meinem Pluto-Shirt kommen, ich werde mit einem neutraleren Shirt kommen. Erde vielleicht, Erde, glaube ich, ist allgemein akzeptiert im Astronomen-Business. Erde ist okay, ich bin ganz gespannt. Außerirdisch natürlich, Zeitreisen, Wurmloch. Wann geht's endlich ins Wurmloch? Wurmloch, Maulwurf. Warum Wurmloch? Weil das Würm. Achso, weil es ja so ein. Das geht ja von einer Dimension in die andere. Und ja, dann genau. Ist es ja so eine, durch so eine Wurmloch. Ja, genau. Durch verschiedene schwarze Löcher, sagt man ja. Ist es dann gemeinsam verbunden. Oh, die wird uns so fertig machen. Einfach, wenn wir so Bullshit reden, einfach so. Und dann so, ja, nicht ganz verständlich. Ich weiß schon viel. Ja, das werden wir mal sehen, wie viel du weißt. Das ist nämlich genau das Stephen Hawking-Komplex, dass du nämlich denkst, du hättest viel Ahnung und deswegen hier bullshitten kannst, weil dich niemand callt, aber Frebel wird dich callen. Und dann stehst du immer da. Und außerdem, erklär mir du mir mal, du könntest mir nicht die Relativitätstheorie erklären jetzt. Du könntest mir die nicht erklären. Ich könnte die dir erklären, weil ich keine Freizeit habe, keine Hobbys habe, seit 28 Jahren Single bin und deswegen diese Dokus gucke die ganze Zeit. Die Relativitätstheorie ist ein ganz simples Prinzip. Wenn du eine Uhr auf den Mars schickst, dann werden die Leute ernsthafte Fragen stellen, was die Uhr was das soll und warum. Und dann ist halt auch die Sommerzeitfrage, ne? Winterzeit. Schwierig. Genau. Ja, Mist. Ich dachte, du kriegst es nicht so gut hin. Nee, ich hab mir tatsächlich schon ein paar Fragen überlegt. Weil ich finde, wir sollten auch mal wirklich eine Highbrow. Highbrow ist eigentlich gut, ne? Wir machen die Hey Bro-Folge. Sind wir gespannt. Hey Bro, what's up-Folge. Und ich habe mir tatsächlich schon ein paar Fragen überlegt, weil es gibt auch ein paar Sachen, die mich interessieren. Du wirst dann Fragen stellen, die niemand versteht, so, weil überhaupt du dich selber nicht interessieren. Ich habe doch einen Riegel an Sendebewusstsein. Da kannst du doch nicht mal deinen Mund aufkriegen, so dick ist der. Da kannst du nicht mal deine Zähne vergraben drin. Ich bin mir nicht sicher, aber noch über Sendebewusstsein oder über dein Geschlechtsorgan sprechen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf die Folge. Total. Bin gespannt. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Wir müssen auch gucken, wie wir sie aus Boston zugeschaltet haben, weil das ist ja auch eine andere Zeit gerade. Das ist ja auch gerade Winter. Da wissen wir auch nicht, wie wir das jetzt hinkriegen, dass wir die da zuschalten können. Mal gucken. Wie viel Zeitverschiebung? 6 Stunden? 6 Stunden zurück, glaube ich. Ja. Also da ist jetzt 1. Also gut, völlig in Ordnung. Mal gucken. Der alte Gag, den man mal machen könnte, ist, wir können ihr sagen, was in der Zukunft passiert. Aber den sparen wir uns jetzt mal lieber. Gut. Du warst doch mal im Callcenter, oder? Ja, im Callcenter gearbeitet. Service-Hotlines sind unglaublich makaber. Ich musste jetzt tatsächlich ganz viele Anrufe tätigen, weil mein Internet plötzlich weg war. Mhm. Und dann gab es so ein paar Komplikationen mit der Telekom. Und dann habe ich da angerufen. Und ich weiß nicht, wie du an solche Sachen herangehst. Unsere Kollegin Katjana, die kennt er ja gar nichts und fordert direkt den Vorgesetzten. Straight. Ist direkt auf 180. Das war sehr beeindruckend. Wir haben sie beobachtet, wie sie auf dem Weg nach New York ihre Kreditkarte gekämpft hat. Verständlicherweise, ihre Kreditkarte war gesperrt. Das ist natürlich ein Grund, um sauer zu sein. Aber ich fahre das komplette Gegenprogramm. Ja, ich würde mir sofort den Praktikanten geben lassen. Ich will wirklich erstmal mit dem wirklich Niedersten in der ganzen Firma reden. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich irgendwo anrufe. Ich bin kein Mensch. Ich bin das Gute. Ich bin einfach das vereinte Gute. Die Essenz. Du bist das Weiße von Yin und Yang. Es ist unglaublich. Ich rufe dann da an und sage wirklich, hey, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Thiese. Und ich habe dieses kleine Problem. Würde mich freuen, wenn Sie mir dabei helfen könnten. Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht liegt es an mir, wahrscheinlich liegt es an mir. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, mir dabei zu helfen. Und ich denke mir die ganze Zeit, dem Menschen, welchem würde ich am liebsten helfen? Dem unterwürfigsten, sich am clever, also der zumindest, man denkt, der versteht was von der Materie, der ist nicht ein Typ, der einfach einen Stecker vergessen hat reinzumachen. Ja. So, man will schon so ein bisschen was, so fachliches Wissen mit. Der schon selber ein bisschen gedacht hat, ja, bevor genau, er angerufen hat. Der auch schon mal gegoogelt hat, der auch schon mal vielleicht sogar erwähnt, dass er schon mal gegoogelt hat und so. Und so einer bin ich. Ich bin einfach das personifizierte Gute. Mhm. Und die haben mich weggedrückt. Und dann denke ich mir. Weggedrückt? Die haben mich ganz oft weggedrückt einfach. Die haben mich in so Warteschleifen gebracht. Ja. Also, sie haben mich dann zum Festnetzbereich geschickt. Der Festnetzbereich hat mich wieder zurückgeschickt. Und während die mich verbunden haben, haben sie aufgelegt jedes Mal. Und dann, ich war wieder neu angerufen und gesagt: Hey, Ihre Kollegen haben mich gerade wohl aus Versehen, bin ich da irgendwie in der Warteschleife gelandet. Und dann ist die irgendwann auch ausgegangen. Deswegen war ich dann nicht mehr in der Leitung und so weiter. Und war immer so mega freundlich. Und die haben mich immer weiter weggedrückt. Und ich dachte, ich habe dann offensichtlich ein Problem gehabt, was sie nicht lösen konnten. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich hätte einfach nach dem Vorgesetzten fragen müssen, weil die mir jedes Mal helfen konnten. Weil da ist irgendwie eine Sicherheitsstufe drin, die dann irgendwie, können die dann auf den Knopf drücken und mir so einen Gutschein geben. Dann ging alles und so weiter. Führt zu sehr ins Detail. Aber die hätten mir helfen können und die Angestellten halt nicht. Heißt, mit Katjanas Taktik wäre ich viel besser gefahren. Mhm. Aber zeigt mir also, dass dieses personifizierte Gute, dieser widerliche Brocken, schleimende Brocken, wird weggedrückt von Menschen. Er bleibt hängen. Was sind das für Menschen, die so jemanden wegdrücken? Ja. Was sind das? Wie sind die im Alltag? So, wenn so ein, oder ist einfach das personifizierte Gute einfach furchtbar nervig und anstrengend? Ja, es ist ja die Frage, ne? Suchen Sie jemanden, den Sie bemitleiden können, oder suchen Sie jemanden auf Augenhöhe, der genauso verzweifelt und genauso wenig Spaß in seinem Leben hat wie man selbst, wo man sagt, so, mit dem kann ich auf einer anderen Ebene connecten, so, weil du bist ja komplett am Boden, wenn du im Callcenter arbeitest. Du bist ja den ganzen Tag geschunden einfach. Du hast ja keinen guten Gedanken mehr in deinem Kopf. Und wenn dann jemand auf dich zukommt, der dann so, hallo, ich bin der Stefan, hi, du, kann sein, es liegt vielleicht auch an mir irgendwie, kann ich dir einen Tee anbieten und so, okay. Dann denkst du ja auch einfach, ja, geh sterben, du hast zu viel Spaß in deinem Leben. Abgeschrieben. Aber es ist wirklich. Geht das nicht in deren Statistik rein oder so? Es ist so ein schönes Machtgefühl, Leute in die Schleife zu hören. Ey, das ist wirklich, es macht süchtig. Es macht wirklich süchtig. Und du denkst, vor allem, du wirst auch irgendwann so darauf gedreht, dass du selbst im Alltag, wenn du mit jemandem sprichst, so dein Finger sucht so die Warteschleifentaste, weil du so gewohnt bist, unangenehme Gespräche so von wegen, ich muss ganz kurz mit meinem Vorgesetzten sprechen und ich kümmere mich gleich wieder um sie. Zack. Und du holst dir einen Kaffee. Trinken, schaut im Fenster. Dann hast du mir solche Sachen immer gesagt, dass du einen anderen Namen genannt hast sogar. Ja, genau, habe ich noch. Und dann habe ich den, ich habe jedem im Gespräch 10-mal nach dem Namen gefragt, in der Hoffnung, er widerspricht sich mal irgendwann. Mhm. So, weil ich dachte mir, dann ist man gerade in so einem Smalltalk-Gespräch. Und jetzt fragst du nur nach dem Namen. Wie war Ihr Name nochmal? Ja. Und dann, dass er irgendwie kurz vergisst, dass er sich als Batman ausgibt. Ich habe auch immer, wenn es hieß, geben Sie meinen Vorgesetzten, immer, alles klar, gut. Hallo, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Nein, immer, das sind klar, nicht natürlich. Das sind doch Sie. klar, das sind doch schon wieder Sie. Ich glaube, es sind 22.30 Uhr, wenn ich da die Nachtschicht schiebe, dann klingel ich noch meinen Vorgesetzten raus. Gibt es denn überhaupt diesen Vorgesetzten? Ich habe es nie ernsthaft zu einem Vorgesetzten gemeint. Ich habe immer dann irgendeine andere Person imitiert. Oder auch zu meinem Kollegen aus der Post habe ich auch manchmal, der den ganzen Tag Briefumschläge geleckt hat und einfach komplett debil war schon und dem das dann gegeben. Und dann hat der es wieder zurück. Dieser Kleber verbunden. Kann auch nicht gut sein. Schrecklich, ganz schrecklich. Hat er noch eine Zunge gehabt oder war die Zunge vorne? Die war wie so ein Basketball, sah die aus, so ganz so rumpelig. Achso, ich dachte eher wie so ein Stempelkissen, wo sie auch dann so diese Poststempel drauf machen können. Ja, ja. Aber gibt es den Vorgesetzten? Gibt es den theoretisch? Also mein Vorgesetzter wäre dann nicht, der hätte weder helfen können, noch hätte der Lust gehabt. Du warst auch in so einer Zeugen Jehova-Kacke. Ich habe mich in so eine Art Sekte gefangen. Das war schon. Nee, aber das, also ich habe da. Mir war es scheißegal. Also vor allem, das ist ja so, dann, selbst wenn du gefeuert wirst, so what, so. Die könnte ich auch nicht feuern. Deinem Vorgesetzten ist der Kunde gefeuert, noch egal. Dann wurdest du gefeuert von einem Job, den du eh schon nicht wolltest. Ja. So, dann so, nehme ich den nächsten Jetzt habe ich Freizeit. Ich werde vom Callcenter gefeuert. Wie schlimm kann mein Leben sein? Das ist völlig egal. Aber hat Spaß gemacht. Cool. Also waren die Nachtschichten einfach so alleine in der Großstadt irgendwie und dann andere verlorene Seelen rufen dich an. Ey, was ich wirklich gern machen würde, und da, ich würde wirklich gerne die Late Line moderieren. Ja. Ich würde wirklich gerne einfach einen Call, so eine nächtliche Hilfesendung moderieren. Aber nicht, dass ich da wie Domi dann anfange, Leute dann wirklich aktiv zu helfen, sondern einfach, ich will einfach nur nachts irgendwo so im Studio fahren. So, ich finde es cool, nachts zu arbeiten. Das Gefühl, das zu müssen. Ja. So, wenn alle schlafen gehen, alle legen sich hin, die Stadt ist ruhig. Du fährst irgendwo hin, gehst ins Studio, alles dunkel. Ist an sich cool, aber dann rufen da halt Leute an, die dann halt dir deine Insider immer vorballern. Und dann, Stefan Witze, dein Name heißt Witze mit Nachnamen Titze. Und du denkst ja halt, geh sterben. Alles klar. Spaß einfach. Ich stelle euch durch. Und dann Moment. Musst du selber irgendwie dann noch. Aber auch die kannst du wegdrücken. Das Unterhaltungsvakuum von denen dann noch selber füllen. Also, es ist schwierig. Und du hörst dich die ganze Zeit so ganz laut auf den eigenen Kopfhörern. Hallo, hier ist die Late Line. Guten Abend. Hallo, schönen guten Tag. Wen darf ich in der Leitung begrüßen? Und wenn er nervt, hallo, dann hier ist die Mareike. Ja, hallo Mareike, wie geht's dir? Hallo, guten Tag. Na, heute schon Fehlkauf gemacht, Stefan? Oh, einen Moment, da muss ich dich wohl wegdrücken. Ciao. Hallo, wen hab ich in der Leitung? Hallo, hier ist der Justin. Hallo, Justin. Hallo. Na, bist du mit deinem Boosted-Ball wieder hingefallen? Soll ich den... Und wen habe ich jetzt in der Leitung? Hey. Hallo, hier ist der Klaus. Hallo, Klaus, wie geht's dir? Hallo, Mensch, sag mal, passt du überhaupt ins Studio so groß, wie du bist? Das stimmt, ich bin ein bisschen größer. Und das war's von Klaus. Und so geht das 2,5 Stunden lang. Aber ich habe eine gute Dienstag. Nacht. Ich habe einfach, ich krieg einfach ein Bar auf die Kralle, ein Tausi jede Folge. Ja, vergiss es. Ja, weiß ich nicht, was sie bekommen. Jeden Dienstag schön beleidigen lassen von Leuten. Darauf willst du hinauslaufen. Dass ich in so eine, weil ich bin, wie gesagt, ich bin der Mensch, der hinten in der Ecke gekrümmt sitzt und Angst hat, dass man in der falschen Ecke des Raumes sitzt. Und dann kommen halt Leute, die dich die ganze Nacht einfach beleidigen. Der Mensch hat einen urmenschlichen Instinkt, nicht der Schwächste zu sein. Das heißt, du wirst immer, deswegen grausam sind die Menschen, wenn sie ganz unten sind. Die größte Grausamkeit ist zwischen der Nummer 0 und 1, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 ist der Anführer, zwischen das die größte Grausamkeit. Du hast immer noch einen hinter dir, den du umbringen kannst. Sobald du 1 bist, denkst du dir, ja okay, ich bin einigermaßen okay. Wenn es irgendwie heißt, oh, jemand hat den Honig geklaut, können wir alle die 0 kaputt machen. Ja. So, ich bin immer noch, dann bin ich zwar die 0, aber das ist okay. So, du willst nicht der Schlechte sein, weil die Evolution tötet ja immer die Schwächsten aus. Das heißt, solange du nicht der Schwächste bist, ist alles okay. So, zwischen 19 und 20, klar. Die Evolution tötet die aus, die nicht nageln. Die nicht rammeln. Florentin. Die nicht schnackseln. Ich sag's dir, Alter. Die nicht ordentlich mal wegwemsen. Ey, die werden ausgesiebt. Das Originalmanuskript von Darwin war so versaut, ey. Was der da beschrieben hat, wie diese Langschnabel-Moskitos. Moinsen, Darwin hier wieder. Alter Vater, hab ich heute diese scheiß Schnäbel, diese Schnäbeltiere beobachtet. Alter, ey, diese Schnecken, die wemsen aber auch nicht genug. Die sind weg in 10 Jahren. Rumgewemst, weil die hier ihre fucking Gene da nicht vernünftig weitergegeben haben. Weil die fucking nicht schnackseln. Darwin am Campusradio ist eine Sketch Show, die für immer laufen könnte von mir. Darwin macht Campus Radio. 3 Leute hören zu, 2 sind Sponsoren. Alter, Davi 95 hier wieder. Hey, was geht bei euch? Survival of the Fittest. Music. Survival. Jetzt kommt erstmal Survival of Queen. Viel Spaß mit Rolling Stones. Nonsense. Man kann alles in dieser Stimme sagen und es funktioniert einfach. Völlig egal. Völlig irrelevant. Ja, verschiedene historische Figuren machen Campusradio, finde ich. Hier ist Genghis Khan und Abraham Lincoln. Viel Spaß. Hey Abe, ich dachte mir, ich würde heute gerne mal das gemeine Volk der Perser einnehmen. Was sagst du dazu? Ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde, dass wir als ein Volk nicht zusammenhalten sollen. Ja. Und was ist eigentlich mit dem Kaffee? Du trägst einen lächerlichen Hut. Er hatte tatsächlich, habe ich letztens gehört, er hatte eine hohe Stimme. Ey, es gibt von Wired. Ey, ohne Scheiß, meine kleine Empfehlung an der Stelle. Niemand versteht unser Radio. Der YouTube-Kanal des Magazins Wired hat so eine Reihe mit einem Linguisten, mit einem Sprachtrainer. Ach, und der guckt sich dann die verschiedenen Serien an. Der guckt sich dann zum Beispiel Schauspieler an, wie die Dialekte imitieren und kritisiert der. Oder jetzt die dritte Folge kam gerade raus, wie Schauspieler echte Personen, also Idiolekte, also der ganz persönliche Stil eines Sprechens von jedem Menschen persönlich. Ja, ich habe gerade Idiolekte auch ans Whiteboard geschrieben. Vielen Dank dafür. Und das ist so eine geile Serie. Ja. Und die ist cool, weil ich finde, was die gut machen, ist die, weil oft sagt man ja so, ja, den Zuschauer nicht überfordern, irgendwie an die Hand nehmen, und die schaffen es immer, der benutzt auch so Fachbegriffe und so, aber auf eine Art, wo du denkst, cool, du weißt, der Typ hat es brutal drauf und der ist ultra sympathisch, und es ist immer einfach cool, Leute Dialekte zu hören und einfach Leute zu hören, die ihre Stimme perfekt beherrschen, das ist immer cool, und der benutzt dann immer auch so Dialekte, also Fachbegriffe, und es ist richtig cool. Schaut mal bei Wired. Kann der auch Dialekte nachmachen, oder weiß der nur, alles, was sie klar, der machen? Ist ja Sprachcoach, der muss, wenn jemand sagt, so, ja, servus Christi, morgen an Bayern spulen, dann sagt er, ja, hier, der muss der Lingual. Tennistrainer ist auch nicht der beste Tennisspieler. Ich glaube, da schon. Da ist es schon so. Ein Baumfall. Der kann halt nicht gut schauspielen, aber der beherrscht die Sprache schon perfekt, würde ich sagen. Vielleicht, ich weiß nicht. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler, die Sprachen für Serien erfinden. Ja, das ist auch Folge 2 davon. Ja. Es gibt halt einen krassen Typen, der diese ganzen Sprachen von Game of Thrones erfunden hat, die man theoretisch alle sprechen kann. Mhm. Und er hat sich tierisch über Star Wars abgefuckt, weil da halt einfach Nonsens gebrabbelt wird. Aber bei Game of Thrones hat sich jemand halt hingesetzt, und hat halt einfach Sprachen erfunden, die eine Grammatik haben, die angelehnt sind an verschiedene Sprachen, die es gibt, sei es jetzt die Mongolen, die Mongos, die Spasten. Ist das eine Ehrung, wenn die Sprache der Klingonen nachempfunden wurde nach deiner Sprache? Dann denkst du so, Leute, Italienisch vielleicht? Hallo, warum denn jetzt wir? So, sind jetzt wir die krassen Monster? Ja, weil ich spreche so blablabla. Nee, wir haben eure Sprache ganz in feine, unserem Ohr, blumige Sprache. In unserem Ohr eure Sprache wie blablabla. Okay, Leute, wir haben wunderbare Musik und Gedichte. Ist so wie diese Karl Drogos. Wie heißen die nochmal, dieses Volk? Dothraki. Ja, die Dothraken. Die sind nämlich nachempfunden nach hier Genghis Khan und Mongolei und all so eine Fatzkes. Hier sind so ein Osten. Bei dem Osten. Stimmt schon, ja. Genau. Und wie denken denn die Leute, die das gucken, die da wohnen, die so alle so aussehen wie Khal Drogo und dann sich abends Game of Thrones angucken, alle mit ihren langen Pferdeschwänzen, oberkörperfrei in ihren Lehmhütten Game of Thrones gucken. Wie nehmen die denn den wahr? Und sind die nicht unfassbar sauer, ist nicht deren Khal Drogo allein kulturell so deren Protagonist? Ja, das ist Rassismus gegen Leute, die sich nicht wehren können. Das kotzt mich einfach an. So, das ist einfach scheiße. Sorry. Aber es gibt auch tatsächlich in England ein Theater, die Shakespeare spielen, und zwar so, wie sie glauben, dass man damals auch Worte ausgesprochen hat. Also wenn man das heute liest, dann spricht man das halt so aus, wie dann heißt es halt Haus. Aber es kann ja sein, dass es irgendwie die ganz anders irgendwie Hose ausgesprochen haben. So weiß man ja nicht so. Und deswegen die nehmen die ganzen Texte und gucken, wo teilweise auch so Reime nicht mehr funktionieren, weil man die Worte anders ausspricht. Und die versuchen sich dadurch zu rekonstruieren, wie man gesprochen wo sie dachten, das war wahrscheinlich ein Reim. Sehr verwirrend. Oder irgendwie, wo Dinge ähnlich klangen, wo dann, keine Ahnung, der Familienname so ähnlich klang wie ein berühmtes Bordell in London damals. Und das Stück, was wir eben gesehen haben, war entweder sehr gut oder sehr schlecht. Oder es ist einfach Nonsens. Ich habe es nicht verstanden. Und das ist auch ein cooles Video, hau ich vielleicht auch mal raus. So ein Video von so einem Vater, der ist so Sprachwissenschaftler, der rekonstruiert ist, und der Sohn ist Schauspieler und muss das dann alles dann vortragen. Wo man dann auch weiß, ob das eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung ist. Aber es ist ganz interessant, weil die halt dann wirklich Dinge, die man einfach nicht wissen kann, versuchen zu rekonstruieren. Es wird ja auch dann teilweise, gibt es Konzerte, wo die Bach so spielen, wie die denken, dass Bach das wollte. Weil damals, sagt man, wurden Stücke auch viel, viel langsamer gespielt als jetzt. Ich dachte, schneller. Nee, viel, viel langsamer. Echt? Viel, viel, viel, viel langsamer. Mittlerweile ist es alles viel schneller. Weil das war Skill nicht so. Das war nicht ba-ba-ba-ba. Nee, das war einfach, das war deren, war auch ein langsameres Leben. Das ist ja wirklich so. Man kommt mittlerweile schnell von A nach B. Die sind mit 24 gestorben. Das war ein wesentlich schnelleres Leben. Ja, aber die waren da schon, hatten also 8 Kinder. Die haben viel langsamer gesprochen, weil die Zeit auch viel langsamer vergangen ist. Weil erstmal Relativitätstheorie. Das alles, die Erklärung. Je weiter es hinterliegt, desto. Nee, es war ja auch so, man erklärt das immer so, dass Kutsche, Auto, Pferd, diese ganze Evolution, wie man gefahren ist und so, das war alles ein bisschen langsamer. Mhm. Und so erklärt man sich, dass die Stücke waren eher so ba, ba, ba, ba. Wow, langsam, langsam, sorry, ich komme nicht mit. Können wir, Entschuldigung, das geht mir viel zu schnell. Ba, ba und was? Hey, nein, zunächst kommt ein Ba, dann noch ein Ba, ba und dann noch ba, ein Ba und dann ein Boah. Ah, okay, verstehe. Okay. Und man glaubt auch, dass sie ein bisschen langsamer gesprochen haben. Ey, Rap-Musik muss so lame gewesen sein. Einfach, I got a hip, hop, the habit, the habit with the hip. Mein hop, Name habit. Ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Draußen scheint die Sonne auf das Grün. Ne, was? Ich bin sehr froh, dass man so besser freestylen kann. Ich würde sagen, du wäre ich ein besserer Mann. Krieg, die Schweden! Die Schweden! Hey, die Schweden! So, auf dem Ausguckturm. Hey, Leute! Da kommen Schweden Katapulte. Okay, ich finde es ja gut, dass ihr versucht habt, ihren Mittelalterfilm historisch akkurat umzusetzen. Aber wie gesagt, der ist 7,5 Stunden lang. Und wer greift an? Ich habe es immer noch nicht. Die Schweden greifen an. Und dann sind wir halt die ganze Zeit bei diesem ja doch etwas langsameren Menschen auf dem Ausguck, der die Leute warnt. Das interessiert mich. Komm, wir schauen uns das doch mal an die Stelle. Die Katapulte. Pulte feuern jetzt. Ah. Oh, die Steine der Katapulte sind wesentlich langsamer geflogen. Obacht. Jetzt gleich trifft er uns. Ach. Ja, dann ist das tragische Ende gestorben, mein Held. Das war eine wilde Zeit damals, ne? Ruhiger. Entspannter. Ruhiger, ja, aber auch gefährlicher. Ich glaube. Wir sollten mal so ein Mittelalter-Wochenende machen. Das Podcast-UFO, das Podcast-UFA zum Y. Hört, hört! Handgeklapper! Wir wünschen euch eine wohlgesonnene Woche. Wir wünschen und euch viel Spaß bei all eurem Treiben. Bei den 7 Sonnen und 7 Dunkelheiten wünschen wir euch viel Erfolg. Bei der Kraft des Lichtvaters wünsche ich euch hopp, hopp, hopp und viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Der Podcast-Mann trifft ein und verliest die lautere Kunde.